Kundgabe 3281. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.10.1944. Kommet alle zu mir. Einer jeden Seele ist der Weg vorgezeichnet, den sie zu gehen hat, auf Erden, um frei zu werden aus ihrer Form, die eine Fessel für sie bedeutet. Dieser Weg braucht nicht durchaus dornenvoll zu sein, so er beschritten wird, unter der Führung Gottes, so der Mensch nicht allein wandelt auf Erden, sondern ständig die ewige Liebe zum Begleiter hat. Denn dann ist auch der steinige Weg leicht zu beschreiten. Er wird gleichsam hinwegschweben über alle Hindernisse. Er wird jede Unebenheit nehmen, ohne Kraftanstrengung. Denn der himmlische Vater hilft seinem Erdenkind, dass es unbeschadet zum Ziel gelange. Die Seele selbst muss aber auch das ihrige dazu beitragen. Sie muss sich bereit erklären, vor ihrer Verkörperung den ihr vorgeschriebenen Weg zu Ende zu gehen. Sie darf ihn nicht abbrechen, das heißt, ihrem Leben auf Erden vorzeitig ein Ende machen, sondern sie muss alles auf sich nehmen, was der Erdenweg ihr einträgt. Sie darf nie vergessen, dass die göttliche Liebe eines jeden Menschen Schicksal so bestimmt hat von Ewigkeit, dass ihm dadurch überreich Gelegenheit geboten wird, die höchste Reife zu erlangen, und dass also jedes Ereignis dazu nötig ist, auch wenn es dem Menschen überaus schmerzvoll erscheint. Denn Gott weiß um jede Regung der menschlichen Seele, und dieser hat er Rechnung getragen im Lebenslauf des Einzelnen. Und der Mensch kann nichts daran ändern, er muss sich in sein Schicksal fügen, doch ihm steht das Gebet zu, und dieses Gebet vermag das Schwerste von sich abzuwenden, wenn es vollgläubig zur Höhe gesandt wird. Denn ein solches Gebet wird Erhörung finden. Denn wenngleich das vorbestimmte Geschehnis nicht ausbleibt, gibt Gott doch dem Menschen Kraft, es auf sich zu nehmen, und die Seele ziert ihren Nutzen aus jedem Ereignis. Sie reife zur Höhe und lebt das Erdenleben nicht vergeblich. Doch die Seele soll sich nicht fürchten vor dem Kommenden. Denn so sie Gott angehört, trägt sie nicht allein, sondern Gott hilft ihr tragen. Also spüret sie das Schwere nicht so, wenn sie mit Gott verbunden bleibt, durch inniges Gebet und uneigennützige Nächstenliebe. Dann gereichet ihr alles zum Segen, was auch kommt. Denn die Weisheit und die Liebe Gottes haben das Schicksal eines jeden Menschen bestimmt. Die Weisheit und Liebe Gottes beschirmen das Erdenkind bis zum Ende. Doch es muss sich auch der göttlichen Liebe und Weisheit Gottes bewusst unterstellen und jederzeit wissen und glauben, dass Gott abwenden kann und abwenden wird, was nicht unbedingt nötig ist für die Erlangung der Seelenreife, und dass er es auch tun wird, so der Mensch sich ihm hingibt und um seine Gnade bittet. Denn er ist gütig und barmherzig. Er ist wie ein Vater zu seinen Kindern und lässet keines leiden, so es ihm gläubig vertraut und sich seiner Gnade empfiehlt. Auf dass sein Wort erfüllt werde. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.